Erster Benjamin hatte Söhne. Bela war der erste Sohn. Aspel war der zweite und Ara der dritte. Zweiter Noah war der vierte Sohn. Rafa war der fünfte Sohn. Dritter Bela hatte diese Söhne, Ada, Gera und Abihud. Vierter weitere Söhne waren Abisur, Naaman und Ahoa. Fünfter auch Gera, Sefufan und Huram waren seine Söhne. Sechster, das sind die Söhne von Ehud. Sie waren Chefs der Familien in Geba. Man brachte sie weg nach Manahat. Siebter Naaman, Ahia und Gera brachten sie weg. Gera war der Vater von Ussa und Ahihud. Achter Saharaim hatte Kinder im Land Moab. Er schickte seine Frauen Husim und Bara weg. Neunter mit seiner Frau Hodes hatte er diese Söhne, Jobab, Zippia, Mesa und Malkam. Zehnter auch Tschös, Sochja und Mirma waren seine Söhne. Sie waren Anführer der Familien. Elfter mit Husim hatte er die Söhne Abitub und Elpal. Zwölfter die Söhne von Elpal waren Eber, Misiam und Sema. Sema baute die Städte Ono und Lot. Dreizehnter Beria und Sema waren Chefs der Familien in Ayalon. Sie vertrieben die Leute aus Gad. Vierzehnter auch Elpal, Sasak und Jeremot gehörten dazu. Fünfzehnter Sebadia, Arad und Eder waren weitere Söhne. Sechzehnter Michael, Ispa und Joha waren die Söhne von Beria. Siebzehnter Sebadia, Meshulam, Hiski und Heber waren Söhne von Elpal. Achtzehnter auch Jismarai, Jislia und Jobab waren Söhne von Elpal. Neunzehnter Jakim, Sichri und Sabdi waren Söhne von Shimai. Zwanzigster Elienai, Ziletai und Eliel waren auch seine Söhne. 21. Adaya, Baraya und Simrat waren ebenfalls Söhne von Shimai. 22. Jispan, Eber und Eliel waren Söhne von Sasak. 23. Abdon, Sichri und Hanan waren auch seine Söhne. 24. Hanania, Elam und Antotia waren weitere Söhne. 25. Jifdea und Penuel waren ebenfalls Söhne von Sasak. 26. Shamshirai, Shehaya und Atalia waren Söhne von Jeroham. 27. Jaresia, Elia und Sichri waren auch Söhne von Jeroham. 28. Diese Männer waren die Chefs ihrer Familien. Sie wohnten in Jerusalem. 29. Jael wohnte in der Stadt Gibeon. Seine Frau hieß Macha. 30. Sein ältester Sohn war Abdon. Danach kamen Zor, Kisch, Baal, Ner und Nadab. 31. Gedor, Ajo und Secher waren auch seine Söhne. 32. Miklot war der Vater von Shimea. Sie wohnten auch in Jerusalem bei ihren Verwandten. 33. Ner war der Vater von Kisch. Kisch war der Vater von Sol. Sol hatte Söhne, Jonathan, Malchisua, Abinadab und Eschbal. 34. Der Sohn von Jonathan war Meribal. Meribal war der Vater von Micha. 35. Die Söhne von Micha waren Piton, Melech, Tarea und Ahas. 36. Ahas war der Vater von Joada. Joada war der Vater von Alemet, Asmavet und Simri. Simri war der Vater von Mosa. 37. Mosa war der Vater von Binia. Sein Sohn war Rafa. Rafas Sohn war Eleasa. Eleasas Sohn war Asel. 38. Asel hatte 6 Söhne, Asrikam, Bucheru, Ismael, Sheaja, Obadja und Hanan. 39. Sein Bruder Esek hatte auch Söhne, Ulam, Jös und Eliphelet. 40. Die Söhne von Ulam waren starke Soldaten. Sie konnten gut mit dem Bogen schießen. Sie hatten 150 Söhne und Enkel. Alle gehörten zum Stamm Benjamin.